Mark und Ella unterhalten sich über ihren Urlaub. Hallo Ella, du siehst ja gestresst aus. Alles okay? Hallo Mark. Ja, danke. Es geht mir ganz gut. Arbeitstechnisch ist nur gerade viel los. Und bei dir? Warst du nicht urlaubsmäßig unterwegs die letzten Wochen? Ja, ich war in Südtirol. Toll. Aber ich dachte immer, das mit dem Verreisen wäre allergietechnisch nicht so einfach für dich. Stimmt, ernährungsmäßig muss ich schon aufpassen. Aber das Hotel war super ausgestattet. Es gab alles. Laktosefrei, glutenfrei. Geschmacksfrei. Trotz deines Stresses bist du humormäßig so unterwegs wie immer. Nee, es hat echt lecker geschmeckt. Urlaubsmäßig kann ich das Hotel nur empfehlen. Leckeres Essen, ruhige Zimmer und verkehrstechnisch gut zu erreichen.